Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Zurück beim Ladies Talk, Folge 28. Ist einiges los gewesen, ich habe mir einige Notizen gemacht, was so war. Ich melde mich etwas spät zurück, war ein nicht so schönes Thema, worauf ich noch zu sprechen komme, das musste ich erstmal selbst verarbeiten. Fangen wir mit was Lustigem an, gleich ein Versprecher dabei. Am 20. Januar waren wir bei Ingo Oschmann, im Kulturgut nennt sich das, das hieß früher Weichehus, da war er öfters mal, mit seinem Programm Wort, Satz und Sieg. Anfangs war man sich nicht so wirklich klar, womit Wort, Satz und Sieg, womit das Programm eigentlich zu tun hat. Am Ende erschließt sich dann der Kreis, wieso, weshalb, warum. Das sagt er aber auch selber dann. Das war so genial, so witzig. Das war ein schöner, witziger, grandioser Abend. Ja, da hatte er bei, wie nennt man das, bei einer Szene quasi, einen Publikumskandidaten hochgerufen und der passte wie Faust aufs Auge. Es war furchtbar witzig, weil eigentlich dachte er, das wäre ja so ein kleinerer und der war wesentlich größer wie Ingo Oschmann. Und dann hat er ihn nach dem Beruf gefragt, da mussten wir auch alle herzlich lachen. Ja, Kindergärtner, Erzieher und ne, so ein Riesenkerl, da hätte man was ganz anderes gedacht. Das war auf jeden Fall lustig, der hat auch super dazu gepasst. So die Antworten und was er gemacht hat, das war einfach mega, mega witzig. Ja, danach war es dann noch Nachtcash machen zusammen, auch mit dem Tontechniker, das war ganz toll. Ja, dann habe ich endlich die Post von Sugar Shay bekommen. Ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnert, die waren bei der Höhle der Löwen, da geht es um, ja, BHs und Unterwäsche für die Damen, Reizwäsche. In der richtigen passenden Größe. Ich hatte eine VIP-Box bestellt, das heißt, da waren verschiedene Sachen drin, die ich ausprobieren konnte, teste, ob das passen kann für mich oder auch nicht. Ja, für mich waren da drei, ja, schöne Unterhöschen drin, drei passende BHs dazu, ein Zerbikini war das. Ein einzelner war noch dabei, aber der passte nicht so wirklich, also die Spitze, da war das nicht so richtig gefüllt, das sah nicht so toll aus, gefiel mir nicht, mein Mann auch nicht so. Das war dann das Einzige, was ich zurückgeschickt habe, aber man kann sich sowas bestellen, es taugt was. Die Qualität ist nicht schlecht, es sieht gut aus und was einem nicht gefällt, schickt man einfach zurück oder was auch von der Größe nicht passt. Das fand ich eigentlich ganz toll, nur was halt ewig gedauert hat, bis es endlich kam. Auf der Lieferliste stand auch nicht das richtige Bestelldatum. Es stand irgendwas von Januar drauf. Dabei habe ich es ja wesentlich früher bestellt. Naja, zum Trost gab es einen Notizblock dazu und eine 15% Rabattkarte. Ja, dann dachte ich, das Wetter wird wieder besser. Ich habe, ne, Februar, dann das Wohnmobil nach vorne gefahren und schon Decken wieder reingebracht. Mehr noch nicht, weil zack, hat sich das Wetter wieder gewendet und wir haben Schnee. Es war nicht so viel Schnee, aber naja, so, dass man nicht wirklich weg möchte. Mein Mann hat bei ein paar Bienen kontrolliert und auch bei einem Volk von mir reingeguckt. Ja, dann bekam ich die nicht zuvor Botschaft, dass das eine Volk, die der Schwarm in der Box, dass der es nicht geschafft hat. Ich habe später selber noch mal reingeguckt, weil ich auch wissen wollte, woran es lag. Ich hatte Angst, dass die verhungern, aber Essen hatten die genug. Aber das Volk war für die Witterungsverhältnisse einfach zu klein. Man hätte wahrscheinlich die mit einem anderen Volk zusammenmischen müssen, aber diese Erfahrung macht man als neue Jungimker ja leider erst so. Auf der Härte. Da weiß ich auch nicht genau, ob Imkern so für mich wirklich das Wahre ist. Ich habe sehr um mein Volk getrauert. Das sind halt sehr, sehr viele Bienen, die auf einmal dann weg sind. Das ist immer nicht so schön. Ich glaube, ich lasse es zu nah an mich ran und das sollte man als Imker nicht tun, weil das ja leider normal ist. Ja, ich höre neue Podcasts, unter anderem Oma Erna erzählt, was ich auch ganz witzig finde. Meine Oma hieß auch Erna. Da wird halt platt geredet, richtig schön von früher erzählt. Darauf freue ich mich noch auf mehr Folgen. Bisher waren, glaube ich, nur die Nullnummer und eine Folge raus. Ja, da ist auch Sönke vom Camping-Caravan-Podcast mit dabei. Dann Rigge DEC, das ist eine Raidinger Challenge-Podcast. Das gab's vorher beim Raidinger drinne zu hören, ein paar Sachen dazu. Das ist halt eine Entfettungs-Challenge. Da mache ich jetzt bei der dritten Staffel auch mit dabei. Ja, und ist auch schön, wenn man dann auf der Waage steht und sieht, dass es wieder weniger ist. BMI nähert sich wieder den richtigen normalen Maß. Das finde ich ganz toll, dass das klappt. Und man da Gleichgesinnte hat zum Schreiben und Rezepte austauschen und gucken und Tipps holen und Ideen und ja, mehr über Ernährung erfahren und sich austauschen und sprechen und Fettlogik überwinden halt, ne, dass es Quatsch ist, dass wenn man einen Tag wenig isst, dass man nächsten Tag mehr essen kann oder umgekehrt, dass wenn man einen Tag zu viel gegessen hat, am nächsten Tag einfach weniger isst, dass es so ein bisschen Quatsch ist. Ja, und so viele andere Sachen auch. Da gibt es auch ein schönes Buch, Hörbuch zu. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, egal. Dann war ich auch im Tattoo-Studio wieder. Es gab eine schöne Watercolor-Eule, die hat mir sehr gefallen. Und das war das erste Mal Watercolor. Das ist halt, ja, wie wenn man malt, halt mit vielen Farben und halt auch so mit Kleckse drin, dass das Grundmotiv nicht unbedingt ganz mit Schwarz gemacht ist und halt viel Kleckse zu sehen sind. Verschiedene Farben sich ineinander verlaufen, halt sehr schön. Das ist am ersten Tag, mag man da gar nicht berührt werden. Man kriegt ja nach dem Tattoo-Stechen eine Folie drum, entweder halt eine Haushaltsfolie oder eine spezielle. Ich hatte diesmal eine spezielle Folie dran, die auch selbstklebend ist, wobei ich lieber die Haushaltsrolle-Folie nehmen würde, wieder, wenn ich das mal wieder machen würde, weil selbstkleben ist halt wirklich echt schwer, dass die abgeht. Tut verdammt weh. Also bei so einer Folie hat das am ersten Tag ordentlich gesifft und deswegen habe ich die dann schnellstmöglich abgemacht, damit frische Luft rankommt, die Haut besser heilen konnte und man das dann auch eher, wenn es gesifft hat, abtupfen kann. War aber nicht viel, nicht dramatisch. Ne, nach dem vierten Tag fing es dann an zu jucken. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht juckt, weil ne, die Heilung ist da. Es fängt an unter der Kruste zu heilen und man soll aber die Kruste nicht abholen. Die fällt dann irgendwann von alleine ab, entweder beim Eincremen oder wenn man schläft oder ne, wenn man Kleidung drüber hat. Man ist ja auch irgendwann weg und nach einer Woche sah es auch wirklich schon äußerlich heile aus. Jetzt sind es 4 Wochen, jetzt ist es auch innerlich heile und jetzt Zeit, dass ich da wieder hingehe und einmal vorzeige. Da freuen die sich dann auch immer drüber. Ja, bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht oder zum Glück keine schlechten Erfahrungen gemacht. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass ich meinen Mann demnächst interviewen kann. Also das hoffe ich zumindest, weil wenn die Rigge DEC das letzte, was sie aufgenommen hatten, wirklich im Podcast reinstellen, wird mein Mann zu hören sein. Und wenn er da wirklich zu hören sein wird, dann darf ich ihn auch interviewen. Dann gibt es eine Imkerfolge von ihm, mit ihm. Darüber freue ich mich sehr. Ja, wie gesagt, es gab Schnee. Wanko liebt Schnee natürlich, der Entlebucher Sennhund, der wälzt sich drin. Mit Wilma bin ich dann mal rausgegangen, hatte ihr einen Mantel an, weil sie hat hinten eine, ja offenes Fell, also da fehlt Fell. Dass sie nicht friert, braucht sie das, aber auch wirklich nur, wenn es so eiseskalt ist. Die tapselt immer mit ihren kleinen Schritten wie so eine kleine süße Prinzessin, so bloß nicht nass werden. Bin ich auch mit ihr in Pfützen gegangen, dass sie mal sieht, ne, dass das gar nicht mal so schlimm ist, weil sie hat ja auch mal, wenn die so draußen zusammen toben, wenn da so größere Pfützen sind, dass sie dann hin und her springt. Also dann ist sie aufgeregt und macht ihr ja auch Spaß. Oh, das war gerade eben Kalenderton. Ringpraktikanten, die nicht kennen. Ah. Bin mal gespannt, wie das zustande kam. Ja, für ein Event vor Ostern habe ich hier schon ganz viele Päckchen stehen, Umschläge. Ich war fleißig am Nähen, kann natürlich nicht verraten, was ich genäht oder gestickt oder gebastelt oder dies oder jenes habe. Ist ja schon fast zu viel verraten. Wird aber ja nicht vor Ostern geöffnet, aber in Melsung etwas verteilt. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe, weil es kommen irgendwie doch ganz viele, die man kennt und die man eigentlich was Gutes tun möchte, aber irgendwie, ja, nach viel mal das Gleiche machen, ist dann irgendwie die Luft ein bisschen raus, braucht man ein paar Tage Pause, Material ist auch leer, muss ich wieder Neues holen und dann wieder ran in die Arbeit. Macht auf jeden Fall immer Spaß, neue Sachen zu machen, auszuprobieren. Von Stampin' Up! Habe ich auch eine neue Verpackung gemacht. Die sieht dann halt aus wie so ein, ja, als ob man Hasen von hinten sieht, so die Beinchen nach unten gestreckt und ein Puschelschwanz. Ja, das einzigste Ohren fehlende, aber das ersetzt ja das, naja, kann ich ja noch nicht verraten, ne? Ich glaube, so andere Projekte habe ich jetzt nicht. Muss nochmal gucken, ob mir noch was einfällt, was ich noch erzählen wollte. Die Vorbereitungen für Melsungen sind soweit abgeschlossen. Dann habe ich noch ein anderes, nicht so schönes Thema für den Schutzhof, wo ich Wilma her habe. Wir hatten Abend im Februar einen Brand. Also es ist nicht alles verbrannt, einige Schutzhütten und Ausläufe sind noch intakt, aber der Raum für die Katzen, wo die ganzen Kratzbäume, Leinen, Geschirre, Halsbänder, wo das alles gelagert war, das ganze Futter ist verbrannt. Mitunter leider auch eine Katze. Alle anderen Hunde sind wieder da. Also einer war auch vermisst den ganzen Tag, aber die sind wieder alle da. Katzen weiß ich nicht, ob mittlerweile auch wieder alle da waren. Da fehlten auch noch ein paar. Das ist halt nicht so schön. Haben die auch einen Spendenaufruf wieder gestaltet. Der Animal Hope and Liberty e.V. Auf der Internetseite kann man auch sehen, wie man helfen kann. Sei es Sachspenden oder so Spenden. Hilfe vor Ort ist auch gerne gefragt. Die sind im Moment dabei, Schutt wegzuräumen, wenn es geht, wieder was aufzubauen. Laut einem Sachverständigen müssen die Mauern, die noch stehen, gerissen werden, das komplette Gebäude neu gebaut. Also, wie ich mitbekommen habe, ist das, wo Geocache auch schon gespendet haben. Das Welpenhaus nicht berührt, von mal was Positives. Ich nehme im Moment mit einem Headset auf, da ist die Qualität irgendwie wechselnd. Ich halte das mal gerade näher am Mund, damit man ein bisschen mehr versteht. Also, wir waren jetzt am Sonntag bei der Boa. Das ist ein Bowling-Center und da kann man auch super essen und Billard spielen. Da waren wir zum Dann Versuch Nummer 2. Da waren wir zum Bowling spielen, eine Stunde die Kinder, aber hauptsächlich zum Brunch. Und das war echt, ja, Schlemmerparadies. Schlaraffenland kann man auch sagen. Morgens die erste Stunde, also von 10 bis 11, gab es hauptsächlich Brötchen, Aufschnitt, Marmeladen, Müsli. Ja, ab 11 dann auch Pfannkuchen dazu. Es gab zwischendurch auch noch Würstchen, Spiegelei, Rührei mit was drin. Ja, also wirklich richtig, richtig viel Auswahl. Ich habe auch gar nicht alles mitbekommen, gar nicht alles wirklich gesehen. Getränke sind für 22,50, finde ich, recht günstig inklusive gewesen. Also Sekt, O-Saft, Selta, normaler Kaffee, Kakao konnte man sich anrühren oder nur Milch. Teewasser und verschiedene Teesorten waren da, also reichlich. Nur Cola und spezielle Kaffeesachen hätten was gekostet. Da hat sich aber meistens keiner rangetraut. Nur mein Großer hatte eine Cola beim Bowling sich bestellt dazu. Die anderen haben vom Buffet dann geholt. Das fand ich, da kann man nichts zu sagen. Ja, dann irgendwann kamen halt noch mehr warme Speisen dazu. Dann kamen auch Torten, Schokobrunnen und himmlisch. Aber ich habe natürlich nicht überall alles gegessen, wegen der Regel der EC. Da macht man ja ein bisschen Diät, da hält man sich ja dran. Danach war ich dann auch mit meiner Schwägerin zu Fuß. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt hatte oder ob das bei dem Stück gelandet ist, was leider irgendwie es nicht in die Folge geschafft hat. Ich weiß nicht, was da war. Ich rede wohl recht schnell. Ich weiß nicht genau, wie ich das langsamer machen kann, weil das war ja über Headset aufgenommen. Und eigentlich dachte ich, ich habe nicht ganz so schnell geredet, wie es jetzt rüberkam. Ja, und teilweise dann laut, leise. Jo, und dann fehlte halt ein ganzes Stück ab Brunch, weil da hatte ich eigentlich von dem Leckeressen geschwärmt, was es so alles gab. Die Kinder haben auch noch Billard zwischendurch gespielt, das musste man nicht reservieren. Bowlingbahn musste man vorher reservieren, eine, dass sie eine Stunde spielen konnten. Ja, von 10 bis 14 Uhr wird Essen aufgefahren im halt Buffetbereich und ist riesig. Da kann man ein paar Mal hin und her und rumrennen und man hat noch nicht alles gesehen. So Quarkspeise, Pfannkuchen. Pfannkuchen konnte man mit Kinderschokolade oder mit irgendwas anderes reinbekommen oder pur, nackig, ohne was. Ja, und dann war noch Eis auch wo. Da war auch sowas wie Smarties und andere Sachen, die man auch auf dem Pfannkuchen machen konnte. Ich hatte jetzt auch eine Quarkspeise mit dabei. Ah ja, bei den Torten, da wurden daneben auch noch ganz viele Schokomousse aufgebaut. Stracciatella, Schoko und noch zig andere Sorten. Ich habe 3 verschiedene probiert. Mein Mann hat alle auf den Teller sich gehauen. Ich weiß nicht, wie viele Sorten das jetzt im Endeffekt waren, ob 6 Stück oder mehr oder weniger. Auf jeden Fall ganz, ganz viele, reichlich und ich wollte gar nicht alles probieren. Ja, danach halt zu Fuß nach Hause gegangen. Das war auch nicht schlecht. So hat die Waage dann halt gesagt, Gewicht ist vom Samstag wieder hergestellt am Montag, obwohl Sonntag war. Ja, als ob es Sonntag nicht gegeben hätte mit dieser Schlemmerei. Aber ich will es nicht missen, das war sehr schön, sehr lecker, mit der Familie von meinem Mann zusammenzusitzen. Ja, das war halt das Brunch-Wochenende, also der Sonntag. Dann waren wir vorhin noch bei den Bienchen gucken. Ja, das hatte ich nicht aufgenommen auf der Folge, weil das ist ja erst heute passiert. Und mal gucken, ob ich ein bisschen Ton noch hinten ranhänge. Jedenfalls haben halt mehr Völker überlebt als gedacht, beziehungsweise anders als gedacht. Mein Volk in dem Biehaus ist wesentlich größer als das von meinem Mann, wobei das eigentlich das kleine Ableger war, wo halt weniger drin waren als bei ihm. Aber er sagt auch nachher, weshalb er meint, warum sein Volk kleiner ist als meins. Ein Volk von seinen in den Segeberger Beuten hat wohl nicht überlebt. Da hat er jetzt auch nicht reingeguckt, wollte er sich nicht antun. Die anderen sahen okay aus. Bei dem ersten dachten wir erst, oben nicht wirklich was zu sehen. Aber es ist ja zweistöckig, die waren hauptsächlich unten. Ja, guter Schnitt. Die meisten haben überlebt und wir hoffen, dass es weitergeht, dass es langsam mal wieder warm wird, damit wir die, ja, alle überleben bekommen. Müssen jetzt die nächsten Tage abwarten, wenn das Wetter so schlecht bleibt, wie es jetzt ist. Da müssen wir zufüttern, zumindest bei einigen. Also bei meinem Biehaus habe ich gesehen, da ist nicht mehr so viel. Wenn das Wetter jetzt super wird und die fliegen können, dann nicht. Ne? Aber muss man halt beobachten, wie das jetzt wird, ob wir halt füttern müssen oder nicht. Und dann kann es langsam mal losgehen mit dem Honig. Ich freue mich. Viel Spaß beim Reinhören. Ach, das sieht gut aus. Ich glaube, da braucht man keine Angst mehr haben, oder? Und den nicht. Das sollte alles gut durchgehen. Und das war jetzt Ableger, kein Schwan. Ja. Der letzte Ableger, der stärkste, der schwächste eigentlich. Die Schwester sieht aber sehr gut aus, finde ich. Ja. Da bin ich wieder drauf. Mm-mm. Da sitzen sie. Sieht aber schlechter aus. Ja, da ist die Frage, wo sie sitzen, ne? Ja, weiter unten, ne? Siehst du denn irgendwas? Ich sehe nichts. Zwei, drei habe ich gesehen, aber nicht. Ja doch, man hat ein bisschen was. Rock. Die können natürlich auch ganz unten sein. Ah, jetzt kommen welche hoch. Jetzt kommen die Kuppen. Da bin ich froh, dass da noch Folie drüber ist. Die wären noch hochgekommen. Ja, sieht gut aus. Vier Wabengossen. Mhm. Das ist komisch, dass der andere mehr hat, ne? Das ist richtig Party. Das ist so gut. Aber drei Siegelberger Beuten haben wir überlebt von fünf. Eins, zwei, drei. Darf die Wabe da draußen stehen? Ist die leer? Fast leer. Wasser jetzt. Hier ist irgendwie schon Futter drauf gewesen, aber. Ja. Nee, komm weg. Kann man demnächst einschmelzen. Pippa, Pippa, mein Volk, ist es da? Ist es da? Ja. Schön zugeklebt, da sieht man ja nichts, aber lass das bloß zu. Bei dem Wetter sind die nicht gerade freundlich. Da, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Wabenseiten auf jeden Fall. Ja, die schaffen das auch. Das kann ich nicht wirklich sehen, ob da genug Futter über ist, weil die da sitzen, wo das Essen war. Wann ist dann die beste Zeit zuzufüttern jetzt für mich? Na, ich hoffe gut. Ja, auch. Hui, die sind die da bald ganz schön weit oben. Ist dein Volk kleiner? Das sieht kleiner im Moment aus. Das ist komisch. Dabei ist meins ja Rest vom Ableger gewesen, wo ein Schwarm war. Da hätte ich eher gedacht, dass da weniger ist. Das ist eine jüngere Königin. Wie alt ist deine Königin? 3 Jahre. Oh ja, okay. Meine war ganz frisch. Frisch geschlüpft. Ist hier ausgetüpft. Falls man das leider vorher nicht so gut verstanden hat, der Hof, der Schutzhof in Rumänien vom Animal Hope and Liberty e.V., wo wir Wilma her haben, ist zum Teil abgebrannt, zum Teil jetzt auch abgerissen, das was abgebrannt war, was schädlich war, was weg musste. Die können jeden Cent gebrauchen, also wenn man 1 Euro bei PayPal über hat oder irgendwas, kann man spenden. Es gibt sogar auf der Seite verschiedene Links, man muss nicht mal direkt spenden. Es gibt über Smoost was, das heißt so Zeitschriften angucken und dann wird was gespendet. Da haben die für Welpen was eingestellt. Dann gibt es einen Boost, wenn man über den Link irgendwie einkaufen geht irgendwo, dann wird auch irgendwas gespendet. Die haben ein, einen Futtershop, wo man dann halt Sachen anklicken kann. Das wird dann auch direkt hingeschickt und dann hat man auch keine Mehrkosten mit Versand und so. Und das wird halt direkt zum Hof geschickt und auch nur das, was die vom Hof gebrauchen können, ist dann halt da eingestellt. Dafür gibt es Links und so kann man auch helfen. Sachspenden werden teilweise auch noch benötigt, aber das meiste ist schon gekommen. Einige machen auch wirklich wunderschöne Halsbänder und leihen selber dafür fertig, die schon fast zu schade für Schutzhofhunde sind, habe ich gehört. Aber ich finde, die können auch was Schönes vertragen, ja. Dass die auch mal was Schönes gewohnt sind, die Süßen. Es kommen auch immer wieder neue Welpen und andere Hunde dazu, also Geldspenden werden am dringendsten benötigt. Oder helfende Hände vor Ort beim Abbau und Neuaufbau wird auch immer gebraucht. So kann man sich auch ein Bild vom Schutzhof machen, wenn man direkt vor Ort mal ist, sich alles anguckt. Was ein bisschen schade ist, dass Tierschutzvereine oder auch so im Tierschutz immer mal welche sind, die gegeneinander kämpfen, anstatt friedlich zusammenzuarbeiten. Besonders wenn welche aus dem Verein rausgeflogen sind, ja, oder angestellt waren und entlassen worden sind, gibt es Zickereien. Das tragen die leider auch dann über Facebook hinaus. Und dann denken andere vielleicht, das ist nicht so seriös. Aber wenn man da mehr von weiß, auch vom Hintergrund, dann weiß man schon, worum es sich handelt. Falls man vorher auch nicht so verstanden hat, das Welpenhaus müsste noch stehen. Es war ja nicht direkt am Gebäude, wofür Geocache auch gesammelt haben mit und geholfen haben, dass es gebaut werden konnte. Allerdings ist es für den Winter auch nicht warm genug. Also sind jetzt die Katzen, da hat eine liebe Frau sowas wie ein Treibhaus, wenn ich es richtig verstanden habe, gespendet, wo die erstmal unterkommen können. Ja, mal schauen, was da noch so alles läuft. Vielen Dank fürs Zuhören.